Jetzt als unser erstes Thema sozusagen widmen wir uns der Schule und Bildung vielmehr auch im Allgemeinen. Mit dem Schulstreikbündnis, was es jetzt in Bochum seit jetzt 2 bis 3 Monaten, glaube ich, gibt, hat es Folgendes auf sich. Also da haben sich jetzt Schülerinnen halt überlegt, dass sie das gerne wieder machen würden mit dem Schulstreik. Und das aber dieses Mal selber in die Hand nehmen möchten. Also in Bochum war es in den vergangenen Jahren halt so, dass es eigentlich von den Studierenden organisiert wurde und dann aber hauptsächlich auf den Demos eigentlich Schüler waren. Und also unter anderem halt, um diese Diskrepanz jetzt auch so ein bisschen aufzuheben, wurde das jetzt initiiert. Zum anderen aber natürlich auch, weil von offizieller Bildungsstreikseite jetzt ja nichts mehr gekommen ist. Und eine bundesweite Bildungsstreikkampagne, die. Ja, die gibt es ja auch eigentlich jetzt nicht mehr so, ne? Also wie gesagt, der Versuch, selbst organisiert da was auf die Beine zu stellen. Das Plenum, was das organisiert, was wie gesagt auch nur ausschließlich aus Schülerinnen besteht, das trifft sich einmal in der Woche. Könnt ihr auch, wenn ihr selbst irgendwie in Bochum Schüler seid, auch mal im Internet gucken. Ist auch jeder Schüler herzlich eingeladen, auch mal dahin zu kommen. Das nächste Treffen findet nächsten Dienstag statt. Dann würde ich jetzt an den Referenten übergeben an dieser Stelle und wünsche euch viel Spaß beim Vortrag. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe da auf die Seite auch noch was geschrieben. Ich weiß nicht, ob das von hinten zu lesen ist. Das sind drei von mir empfohlene Seiten. Ganz oben ist meine E-Mail-Adresse info@fhuisgen.de. Da kann man mit mir über diese Veranstaltung hinaus weiter diskutieren. Das nehme ich sehr ernst. Also wer weiterhin Sachen loswerden will, Einwände etc. und das nicht in der Veranstaltung machen konnte, soll mich anschreiben. Dann machen wir das per E-Mail. Die zweite Seite ist meine Homepage www.fhuisgen.de. Auf der befinden sich einige Seiten, die kleinere Texte haben, die nicht in Buchform erschienen sind. Die kann man sich anschauen zu allen möglichen Themen. Die kann man sich auch runterladen, die kann man verteilen. Ich habe da kein Copyright-Problem. Und die dritte Seite empfehle ich auch sehr. Die heißt www.argudis mit Doppelpunkt, mit Doppel-S, argudis.de. Das ist eine Bremer Seite, wo ich mit Freunden, gleichgesonnenen Freunden, seit Jahren Vorträge, kritische Vorträge zu aktuellen und prinzipiellen Fragen des Kapitalismus gesammelt habe, sehr empfehlenswert. Vorne auf dem Büchertisch, da sind auch noch ein paar Bücher von mir, die ich noch mitbringen konnte, die sehr viele andere sind vergriffen. Und jetzt fange ich an. Wieso, weshalb, warum macht die Schule dumm, heißt der Vortrag. Das ist kein Scherz, sondern die dahinter steckende Auskunft, dass in Schule Dummheit produziert wird, meine ich sehr ernst. Und ich will an einem Stück oder an zwei Stücken dessen, was in Schule passiert, das mal verdeutlichen. Wohlgemerkt, das ist jetzt nicht eine vollständige Kritik des hier herrschenden Bildungssystems, sondern ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die mir wichtig erscheinen, weil sie auch zum Teil in dem, was kritische Schüler und Studierende zur Schule sagen, etwas vernachlässigt zu sein scheint. Dass Schule dumm macht, scheint zunächst mal ein Paradoxon zu sein. Normalerweise geht man doch davon aus, dass die Schule ein einziger und nicht immer erfolgreicher Kampf gegen die Dummheit, gegen Unwissenheit von Kindern angeht. Das stimmt, das will ich auch gar nicht bestreiten, das passiert. Dennoch halte ich an meinem Befund fest und komme zu der paradoxen Auskunft, dass der schulisch inszenierte, in der Erziehung, in dem Unterricht stattfindende Kampf gegen kindliche, vorschulische Dummheit zugleich eine andere Sorte von Dummheit produziert. Das ist meine Behauptung und die will ich an mehreren Sachen durchziehen. Ich will mal damit anfangen, dass ich sage, womit es eigentlich der schulische Kampf gegen kindliche Dummheit zu tun hat. Vielleicht vorher noch eine Warnung, die Sache ist nicht kindlich aufgezogen. Also ich habe schon vor, einige theoretische Zusammenhänge sehr explizit zu entwickeln. Wer zwischendurch einfach sagt, habe ich nicht verstanden oder einfach nicht verstanden hat, soll sich melden, dann wird es nochmal erklärt. Also, Kinder, bevor sie in die Schule kommen, sind nicht nur unwissend. Die wissen nicht nur vieles nicht oder das meiste noch nicht. Es fehlt ihnen nicht nur an Kenntnissen und Wissen über Gesellschaft, über Natur und so weiter. Sie sind in spezifischer Weise auch dumm zu nennen. Ich will mal erläutern, was ich darunter verstehe. Es zeichnet sich das Kind nämlich zunächst durch eine ganz bestimmte kindlich bornierte Stellung zur Welt aus. Diejenigen, die es mit Kindern zu tun hatten oder haben, wissen das, sie werden das wiedererkennen. Die Welt ist für Kinder in der Regel eine Ansammlung von Spiel, von elterlicher Fürsorge, im Idealfall sogar eine Fülle von Zuwendungen zum Kind. Und dementsprechend verhält sich das Kind auch in seiner Stellung zur Welt. Kinder bilden nicht Interessen aus, mit denen sie dann auf die Welt zugehen und sagen, mal schauen, wie ich mit diesem Interesse in der Welt unterkomme, was ich tun muss, welche Mittel ich einsetzen muss, welche Anstrengungen ich unternehmen muss, damit dieses Interesse auch realisiert wird, sondern Kinder haben da, und das ist das borniert Kindliche, eine andere Stellung. Die Welt gilt nämlich dem Kind zunächst mal als nichts anderes als eine Ansammlung von Bedingungen, die nur dazu da sind, seine Wünsche zu erfüllen. Das ist sowas wie ein paradiesisches Ideal, dessen Inhalt darin besteht, die Welt ist doch für mich da. Und wehe, sie ist es nicht, dann heißt es bäh und mit dem Fuß aufstampfen und so weiter und so fort. Diese komische Vorstellung, die Welt hat doch für mich da zu sein, zur Erfüllung meiner Wünsche da zu sein, das ist ihre bornierte kindliche Bestimmung der Welt und daran messen sie auch. Wie gesagt, und wenn die Erwartung, die sie an ihre Umwelt, an ihre noch recht begrenzte Umwelt stellen, nicht erfüllt werden, dann reagieren sie nur auf der Ebene von Lust und Unlust. Wenn es erfüllt wird, strahlendes Gesicht, Lachen, Freude, dann sind ihre Erwartungen durch die Umwelt erfüllt worden. Wenn nicht, dann gibt es die entsprechenden Unlustäußerungen. Ich habe schon gesagt, plärren, schimpfen, mit dem Fuß aufstampfen und so weiter und so fort. Wie geht Schule? Wie geht Schule nun mit dieser Sorte bornierter Stellung zur Umwelt, die ja für den Erwachsenen überhaupt nicht mehr gilt, um? Wie schafft die Schule es, wie macht sie es, die Kinder davon wegzubringen, dass die Welt für sie nur noch als Erfüllung ihrer Wünsche gefasst wird? Dazu ein paar Bemerkungen. Schule startet in den ersten Jahren mit Lesen und Schreiben, Zählen und Rechnen. Das ist ein Stoff für sich, das weiß jedermann, auch wenn er oder gerade weil er jetzt aber noch Schwierigkeiten damit hat. Zugleich ist es aber nicht nur ein Stoff, sondern es ist sozusagen die Verabreichung der Grundlegung, der grundlegenden Techniken für die Aufnahme jedes weiteren Wissens. Beim Zählen, was man da lernt, zum Beispiel von bunten Bällen oder irgendwas, muss das Kind sofort lernen, dass da nicht hingehört die Aussage, ich will aber den Roten. Das ist eine Sache, die schulisch da gar nicht hingehört. Das nützt auch gar nichts, wenn das Kind dann in dem Anfangsunterricht sagt, bitte, ich will den Roten. Es muss lernen, und das ist die erste wichtige Auskunft, das erste wichtige Lernziel. Es muss lernen, abzusehen, zu abstrahieren von seinem praktischen Interesse an den gezählten Dingen, Vorher war nur das praktische Interesse. Ich will den haben, Kindergarten und so weiter. Jetzt sind die Bälle nur noch Material, im Prinzip sogar gleichgültiges Material für das Erlernen der Abstraktion Menge. Auch beim Lesen eines Satzes, sowas Ähnliches wie Vater geht zur Arbeit, ein Satz, den es lesen soll in den ersten Jahren. Da ist nicht angesagt zu sagen, nee, meiner gar nicht. Meiner sitzt immer bloß zu Hause rum. Das ist nicht das, worauf es da ankommt. Das ist nicht das, was beim Lernen so eines Satzes, beim Lesen lernen so eines Satzes verlangt ist. Und auch wenn Sie zum x-ten Mal mühselig den Satz gekritzelt haben auf ihr Papier, die Mutter ist Hausfrau, meine Mutter, die Mutter ist Hausfrau, wird den Kleinen sehr schnell geläufig und beigebracht, dass da das Gefühl für ihre Mutter in dem Fall zu schweigen hat. Darum geht es nicht. Das Gefühl zu ihrer Mutter abzurufen ist nicht der Witz, sondern diesen Satz fehlerfrei zu schreiben. Das ist der Witz daran. Das heißt, fürs Lernen muss das Kind sich diese bornierte Stellung zur Welt alles nur nach dem Lust-Unlust-Prinzip unter die eigenen Wünsche zu subsumieren, verabschieden. Es muss sich von diesem bornierten Nützlichkeitsdenken verabschieden und die Erwachsenen sehen zu, dass diese allerersten Abstraktionsleistungen, die dann Lesen, Schreiben, Zählen, Rechnen heißt, dass da das andere, der kindliche Standpunkt, nicht immer wieder durchscheint. Aber das ist noch nicht alles. Sogar bei den allerelementarsten Übungen im Lesen und Schreiben findet immer zugleich auch was anderes statt. Der kindliche Standpunkt zu dem Satz, Vater geht zur Arbeit, nein, meiner sitzt zu Hause vorm Fernseher und trinkt Bier, oder die Mutter ist Hausfrau, der darf kindlicherseits nicht in das eigene Lust-Unlust-Prinzip eingebaut werden, aber dennoch ist seine Botschaft wichtig. Es gibt regelmäßig Streits zwischen Lehrern, zwischen Schulpolitikern, zwischen Schulbehörden, was man jeweils in die ersten Lesebücher reinschreibt und was man nicht reinschreibt. Ich will das mal illustrieren. Sätze für eine Fibel oder für ein Lesebuch, die da zum Beispiel heißen: Wir danken dem Führer dafür, dass er unser Land aus der Krise führt. Ein Satz wird man in unserem demokratischen Schulwesen im Schulbuch nicht finden. Auch ein anderer Satz, den wird man auch nicht finden. Im Sozialismus gehören die Fabriken allen und nicht mehr den Unternehmern. Auch so einen Satz wird man nicht finden. Das taugt nicht für hiesige Schulbücher. Eher dagegen wird man schon folgende Sätze finden. In den Lesebüchern oder in den Lesetexten, die in den ersten Jahren gelesen werden. Zum Beispiel folgender: Mutter und Vater arbeiten für uns. Die Kinder brauchen eine Wohnung. Sie brauchen Essen, Kleider, Schulsachen, Spielsachen. Das alles kostet Geld. Vater bekommt für seine Arbeit Geld. Wofür Vater und Mutter Geld brauchen? Für das Auto, die Kleider, die Miete und so weiter. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist einem durchaus aktuellen Schulbuch entnommen. So, das gilt glatt, und keiner hat hier groß gelächelt, durch als ganz normale, harmlose Beschreibung heutiger Familienverhältnisse. Im Unterschied zu den ersten beiden Sätzen, von denen jeder von euch sofort gewusst hat, die passen in keinen unserer Schulbücher rein. Das passt rein. Und dennoch, behaupte ich, sind diese Sätze voller Unwahrheiten. Sie stimmen von vorne bis hinten nicht. Und dass das so wenig auffällt an diesen harmlosen Sätzen, liegt, würde ich mal behaupten, ein bisschen auch daran, dass jedermann diese Sorte schulischer Dummheitserziehung ziemlich erfolgreich hinter sich gelassen hat. Ich will mal anfangen, ein paar Sachen aus diesen eben gerade so harmlos klingenden Sätzen über heutiges Familienleben zu untersuchen. Es verhält sich nämlich erstens nicht so, dass die Eltern für uns, also für die Kinder, arbeiten. Stimmt gar nicht. Sie arbeiten in und für einen Betrieb, einen kapitalistischen Betrieb, darf ich ja hier sagen, oder eine staatliche Einrichtung. Dafür arbeitet er. Wenn er von denen keine Arbeitsstelle kriegt, dann ist nichts mit Arbeit. Also von wegen für uns. Stimmt nicht. Zweitens, es trifft auch nicht zu, dass der Vater für Arbeit Geld bekommt. Das wäre vielleicht klasse. Wenn jeder Mann für Arbeit Geld bekommen würde, dann würde der Vater Geld dafür bekommen, dass er nachmittags das Fahrrad repariert, das Dach repariert, den Rasen mäht und so weiter. Hat man noch nicht erlebt, dass man für Arbeit schlicht Geld bekommt. Eine schlichte Lüge ist das, für Arbeit Geld bekommen. Wenn das so wäre, würden nicht so viele arme Schlucker in der Gegend rumlaufen. Nein, es verhält sich anders. Geld gibt es nur, wenn der Vater einen betriebseigenen Eigentümer von Kapital, also einen Betrieb findet, der ihn brauchen kann und durch dessen Anwendung als Arbeiter der Betrieb einen Profit, einen Gewinn macht. Nur dadurch wird aus Arbeit, und zwar auch nur nach den Kriterien dieses Betriebes, Geld, Lohn, wenigstens auch nur so lange, wie der Vater dort als Arbeiter gebraucht wird. Und wie lange er gebraucht wird, hat er nicht in der Hand. Und es ist auch nicht abhängig davon, wie viel Geld er für seine Familie, also wie heißt es hier, für Auto, Kleider, Miete und so weiter, braucht. Und schließlich ist auch die dritte Information, die hier drin steckt, einfach nicht richtig. Die dritte Information, dass die Eltern würden das Geld bekommen, weil sie es für Auto, Kleider und Miete brauchen. Seit wann nimmt denn der Verdienst Maß an dem, was man zu Hause braucht? Das wäre ja klasse. Wenn jedermann mit den Lohnforderungen zum Betrieb gehen könnte und sagen würde, hallo, das Benzin ist teurer geworden, die Miete ist teurer geworden, ich brauche einen Lohnaufschlag von mindestens 25%, und der Betriebsleiter sagt, ist ja völlig klar, der Lohn ist ja für euch da. Pustekuchen. Jedermann hier gerade im Ruhrgebiet wisst es umso mehr. Jedermann weiß, das ist nicht. Der kriegt Geld dann und nur so lange und nur in der Höhe, wie es sich für den Betrieb lohnt, Punkt, aus, das ist es. Also ihr merkt, in diesen ersten harmlos klingenden Sätzen sind schon drei elementare Umkehrungen der Wirklichkeit dessen, was hier jedermann erlebt, wenn er antreten muss zum Geldverdienen, auf den Kopf gestellt. Nun soll auch niemand sagen, solche kritischen Auskünfte stünden deshalb nicht in den elementaren Lesebüchern drin, weil Kinder die Kritik noch nicht verstehen könnten. Das stimmt nicht. Wenn man sich mal die Mühe macht, dieselben Sachverhalte, also den Arbeitsmarkt, die betriebliche Arbeit oder auch die Frage von Lohn und Konsum in den elaborierten, in den höheren Schulbüchern nachzulesen. Der findet, das will ich jetzt nicht ausführen, das kann man in Büchern von mir dann nachlesen, findet dasselbe, aber natürlich wissenschaftlich fundiert. Aber es ist derselbe Blödsinn. Da hört man dann die Botschaft, dass Geld ein praktisches Instrument zur optimalen Güterverteilung ist. So ein Quatsch. Geld ein praktisches Instrument zur optimalen Güterverteilung ist. Da hört man erst die Rede vom Eigentum als einem staatlich geschützten Gut. Da ist die Rede von der Konkurrenz als Stimulus für jede Leistungserbringung. Es gehört übrigens wenig dazu, auch diese ähnlichen Botschaften, die bloß ganz anders klingen, zu widerlegen. Dass man Geld erstmal verdienen muss, ehe man damit einkaufen kann, also ehe die sogenannte Verteilungsfunktion des Geldes greift. Da muss man es ja erstmal haben. Und wer keins hat, ja, was ist denn mit dem? Und jedermann weiß, dass das Geld nicht einfach den Leuten in die Hand gedrückt wird, damit es dann eine Verteilungsfunktion auf dem Markt erfüllt. So ein Quatsch. Und dass die Eigentümer von Warenhäusern und Fabriken ihre Waren eher im Lager horten, als sie gegen ein Bedürfnis, was nicht über Geld verfügt, herauszugeben. Das weiß man auch. Die sagen, Bedürfnis ist für uns kein Grund, Waren herauszugeben. Nein, Der Grund liegt daran, wir wollen euch ins Portemonnaie greifen, wir wollen eure Kaufkraft abzocken. Und zwar in der Höhe, dass es sich für uns lohnt. Und so weiter und so fort. So geht's weiter. Kann man durchgehen bis zum Hauptschulabschluss, bis zum Gymnasium. Und die anwesenden Schüler kann ich auf ihr Studium vertrösten. Da geht es dann in noch wissenschaftlicherer Weise in BWL und ähnlichen Abteilungen Soziologie weiter. Der Kampf gegen die kindliche Dummheit wird also geführt und wird letztlich überführt in andere Formen von Dummheit, die ich hier erstmal vorgestellt habe als falsche Aussagen, ideologische Aussagen über das, was in dieser Gesellschaft los ist. Da werden Sie falsch informiert, da kriegen Sie Fehlinformationen. Dummheit ist jedoch noch ein bisschen mehr, das soll im nächsten Teil gezeigt werden. In meinem zweiten Teil will ich mal etwas versuchen. Das ist ein ziemlich neuer Versuch, aber ich will es mal tun. Ich will mal den Nachweis versuchen zu führen, dass nicht nur das, was gelernt wird, Dummheiten hervorbringt, sondern dass auch in der Art und Weise, wie in der Schule gelernt wird, jede Menge Dummheiten in die Köpfe der Schüler transportiert werden und sich dort als Haltungen, die sie ein Leben lang begleiten, festsetzen. Also nicht nur das Was, sondern auch die Art und Weise, wie gelernt wird, produziert mit Dummheit. Und die zentrale Dummheit, die ich da ansprechen möchte, die das Leitmotiv und der Imperativ für die Art und Weise, wie in der Schule das Lernen organisiert ist, heißt, Leistung lohnt sich. Oder gleich allgemeiner formuliert, jeder ist auch schon bereits in der Schule seines Glückes Schmied. Wie taucht das in der Schule auf? In der Schule erfährt jeder Schüler im Laufe seines Schullebens x-mal, dass er sich bei schlechten Leistungen auf den Hosenboden zu setzen hat, sich mehr anstrengen soll. Da wird ein Versprechen vom Lehrer an die Welt gesetzt, das heißt, wenn du mehr leistest, wenn du dich mehr anstrengst, ja, dann wirst du deinen Schulerfolg, die Versetzung, die guten Noten oder das Abi und so weiter auf jeden Fall schaffen. Man lernt also in der Schule. Und die anwesenden Lehrer sollen sich überlegen, ob sie das noch einmal in den Mund nehmen. Die Auskunft, dass vermehrte Lernleistung größere Anstrengung der Schüler in der Schule zu Erfolg führt. Oder andersrum formuliert, wozu man es in der Schule und dann später auch im Leben bringt, heißt es, das hat dem Schüler als Resultat seiner individuellen Anstrengung zu gelten. Und das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Und ich will zwei Belege dafür bringen, warum das nicht stimmt. Warum diese Grundlüge, mit denen die Lehrer den Schülern ein Versprechen auf Verbesserung ihrer Leistung machen, einfach nicht stimmt. Das erste Argument dagegen ist, es verhält sich gar nicht so, dass die schulisch erbrachte Leistung im Unterricht dann nachher abgefragt und beurteilt in den Klassenarbeiten, dass die schulisch erbrachte Leistung, die individuell erbrachte Leistung, für sich allein überhaupt nicht der Maßstab des Schulerfolgs ist. Es geht, und das weiß im Prinzip auch jeder Schüler, die Lehrer wissen es sowieso, in der schulischen Leistungserbringung immer um die individuelle Leistung der einzelnen Schüler, aber im Vergleich, im Verhältnis, in Relation zur Leistung einer ganzen Schulklasse oder eines Jahrgangs und so weiter. Man kann es sich mal folgendermaßen vorstellen. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal die Erfahrung gemacht. Ich habe in meiner Schulzeit diese Erfahrung gemacht, dass ein sogenannter schlechter Schüler in einer schlechten Klasse, schlechteren Klasse, immer bessere Noten kriegt, als wenn derselbe schlechte Schüler auf einmal in einer guten Klasse ist. Dann weiß er auch nicht weniger und auch nicht mehr, weil im Verhältnis zu der Leistung aller anderen kommt er schlechter weg. Da trifft es ihn, dass viele seiner Mitschüler vielleicht sogar mit weniger Aufstrengung, mit weniger Anstrengung, mit weniger Aufwand mehr zustande bringen. Und er ist dann mit derselben Leistung, die ihn vielleicht in einer anderen Klasse auf eine 3 gebracht hätte, mit einer 5 abgestraft. Ich bin mal, um das anzudeuten, dieses biografische Detail, in meiner 9. Klasse auf dem Gymnasium waren wir 35 Schüler. Die Klasse war zu groß, sie wurde geteilt. Sie wurde genau am Leistungsschnitt in Mathe 3,5 geteilt. Ich war vorher Mathe 4-, kam in die schlechtere Klasse und war auf einmal 2-. Ich habe nichts anderes kapiert gehabt als vorher. Das nur zur Illustration davon. Also, nicht die individuelle Anstrengung, das sollen sich die Schüler mal klar machen, nicht ihre individuelle Anstrengung wird beurteilt, sondern sie wird immer am Ergebnis aller anderen Schüler oder irgendeiner anderen Gesamtheit eines Schuljahrgangs oder sowas ähnliches relativiert. Das heißt für Schüler Folgendes. Anstrengung allein ist überhaupt nicht das Maß ihres Lernens, wenn sie Erfolg haben wollen, sondern nicht einfach lernen, sich zu Hause hinsetzen, eine Stunde mehr, sondern, jetzt kommt die Verrücktheit, sie müssen beim Lernen besser als ihre Mitschüler sein. Das ist das Erfolgsprinzip, besser sein als ihre Mitschüler. Bloß haben sie dafür überhaupt keinen Maßstab vorher. Das wissen sie vorher gar nicht, wie denn die anderen abschneiden. Das erfahren sie, sie müssten es eigentlich vorher wissen, um mehr Erfolg zu haben. Sie erfahren es immer erst nachher, wenn die Arbeit wieder ausgeteilt wird. Sie müssen also lernen, beim Lernen andere auszustechen, andere hinter sich zu lassen. Übrigens, das ist das erste Kennzeichen davon, dass es sich beim schulischen Lernen im Leistungsvergleich um eine organisierte Lernkonkurrenz handelt. Es geht in der Schule darum herauszufinden, welche Schüler mit ihren Leistungen im Unterricht am besten abgeschnitten haben. Das ist schon eine ganz andere Auskunft, als zu sagen, es geht in der Schule darum, den Schülern ordentlich was beizubringen und ihnen Zeit dafür zu geben und sie nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Nein, es geht darum herauszufinden, welche Schüler beim Abliefern ihrer Leistung im Unterricht die besten sind und welche Schüler nicht mithalten können in dieser Lernkonkurrenz. Darum geht es in der Tat den Schulverantwortlichen. Und dem widerspricht überhaupt nicht der Befund, dass sich die Schulbesten, das wird dann als soziale Ungleichheit bezeichnet, immer wieder mehrheitlich aus den mittleren und höheren Schichten der Gesellschaft rekrutieren. Das liegt einfach daran, dass dieser Leistungsvergleich, sprich Konkurrenz, rücksichtslos gegenüber den jeweils individuell verschiedenen Leistungsvoraussetzungen für alle Schüler gleichermaßen vollzogen wird. Da kann das Kind ein Arbeiterkind sein oder ein Akademikerkind. Da kann es ein Kind einer alleinerziehenden Hausfrau sein, die eine alleinerziehende Mutter sein, die den ganzen Tag arbeitet, oder das Kind eines Chefarztes sein. Für alle wird dieser Leistungsvergleich in der Schule gleich vollzogen. In der gleichen Zeit haben sie alle den gleichen Stoff, nach den gleichen Kriterien zu lernen, und sie werden nach den gleichen Maßstäben beurteilt. Dieses Gleichheitsprinzip in der Schule ist nichts anderes als die Durchsetzung der Konkurrenz, und zwar rücksichtslos. Rücksichtslos gegenüber den Voraussetzungen, die die Kinder aus allen Klassen und Schichten der Gesellschaft mitbringen. Übrigens auch rücksichtslos gegenüber all dem, was sie an sonstigen Befindlichkeiten haben. Lust, Unlust, Liebeskummer, der Dackel ist gestorben oder sonst was. Spielt alles keine Rolle. Dieses Gleichheitsprinzip ist das Verfahren, mit der die Konkurrenz sortiert nach Leistungsverlierern und Leistungssiegern. Es lohnt sich, bei diesem Verfahren noch ein bisschen zu verweilen, weil es das Fundament ist für das, was ich nachher noch als Fortsetzung der gelernten Dummheiten entwickeln will. Zentrales Moment dieser Leistungs, dieses Leistungsvergleichs, wo alle unter das Gleiche, unter die gleichen Kriterien gesetzt werden, ist das identische Zeitmaß. Das identische Zeitmaß. In der Schule wird damit, dass das Lernen an bestimmte Zeitvorgaben gebunden ist. Wir haben 4 Wochen für den Teil, dann müssen wir weitermachen. Oder in der Klassenarbeit haben wir 2 Stunden. Wer das bis dahin nicht schafft, die 12 Aufgaben zu erledigen, hat Pech gehabt. In der Schule wird das Verhältnis von Lernen und Zeit, die man eigentlich dafür braucht, auf diese Art und Weise, völlig absurderweise auf den Kopf gestellt. Wieso? Einfach deswegen, weil Lernen ja für sich, je nach den individuellen Voraussetzungen, seine Zeit braucht. Da braucht der eine ein bisschen länger und da braucht der andere ein bisschen, der arbeitet der andere ein bisschen schneller. Das wird schulischerseits im Großen und Ganzen unterbunden, indem gesagt wird, das kann ich nicht zulassen. In der Klassenarbeit kommt jemand an und sagt, ich habe in der vorgeschriebenen Dreiviertelstunde erst 5 von 12 Aufgaben gelöst, ich kann das alles. Sagt der Lehrer, kann ich nicht machen, der muss die Arbeit abgeben, dann kriegt er halt seine 4 nur, obwohl er alles verstanden hat. Dieses Zeitmaß als gleiches Zeitmaß wird dann von ihm auch noch gerechtfertigt mit dem Argument, es wäre doch unfair gegenüber den anderen, die doch alle dasselbe ist. Und ich möchte den Schüler mal erleben, der sagt, ja, dann machen wir es doch ganz einfach, dann soll doch jeder so viel Zeit kriegen, wie er braucht. Pustekuchen ist nicht der Sortierungszweck. Sortieren nach Leistungsguten und nach Leistungsbesten würde dadurch nämlich ausgehebelt werden. Ich will das mal erläutern durch einen Fall. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Fall mitgekriegt. Es gab vor ein paar Jahren in Bayern einen Skandal. Der Skandal bestand in Folgendem. Da hat eine Lehrerin, eine Primarschullehrerin, es tatsächlich geschafft, und zwar ohne Fake, ohne Betrug, dass alle ihre Schüler oder 90% ihrer Schüler nach der 4. Klasse so gut lesen, schreiben, rechnen konnten, dass sie alle die Gymnasialempfehlung bekommen haben. Da müsste man doch eigentlich sagen, klasse, Wallfahrten zu der Lehrerin, wie hast du das gemacht? Da wollen wir lernen von dir. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht passiert ist, sondern es ist das Gegenteil passiert. Die Frau ist abgemahnt worden. Die Frau ist disziplinarisch abgestraft worden, und zwar mit dem Hinweis, sie müssen alle Noten von 1 bis 5 verteilen. Das ist ihre Pflicht. Nur Einsen und Zweien ist nicht erlaubt. Wenn nur Einsen und Zweien rauskämen, dann wüssten wir ja gar nicht, wer die Leistungsbesten und wer die Leistungsschlechtesten sind. Dann hätten wir ja nur noch Leistungsgute. Übrigens umgekehrt gilt genau dasselbe. Ne? Nur bei 5 und 6 genau dasselbe. Das heißt, die Stellung, die da verlangt ist von den Lehrern, die Frau ist dann versetzt worden und so weiter, hat übrigens ein ganz witziges Buch geschrieben, Sabine Czerny heißt die, wo sie ihre Erfahrungen zum Teil ganz vernünftig, zum Teil nicht so vernünftig reflektiert. Das heißt für die Lehrer aber, sie müssen, wenn sie ihre Klassenarbeiten ankündigen, übernächste Woche schreiben wir eine Klassenarbeit, absichtlich keine Rücksicht darauf nehmen, dass ein Teil der Schüler den Stoff nicht verstanden hat. Das ist die Voraussetzung, damit sich dann in der Klassenarbeit zeigt, da gibt es welche, die schreiben eine 1, eine 2, eine 3 und welche, die haben es nicht verstanden, eine 4 oder eine 5. Und wie gesagt, bei den 4ern und 5ern können auch solche dabei sein, die das alles verstanden haben, die bloß langsam sind und gründlich sind und einfach mit der vorgegebenen Zeit nicht zurande gekommen sind. Da ist meiner Frau in der Schule neulich mal Folgendes passiert, die ist auch Lehrerin, hat sie sich selbst ausgesucht, Folgendes passiert, da gab es im Lehrerzimmer einen Aufstand, da hat ein Kollege gesagt, also wisst ihr, was mir passiert ist, da kommt doch ein Schüler zu mir und sagt, ich habe die letzte Mathearbeit vergeigt, 5, Bruchrechnen. Ich habe jetzt das Bruchrechnen nachgeholt mit meinem großen Bruder. Ich beherrsche das perfekt. Bitte streichen Sie die 5 aus Ihrem roten Buch. Die gilt ja jetzt nicht mehr. Die ist doch falsch. Es gab ein großes Gelächter in der Schule. Alle haben gesagt, so ein verrückter Knabe, wie fällt ihm das doch bloß ein? Die Härte dahinter ist, das ist offensichtlich bei der Ablieferung des Leistungs oder bei diesem Leistungsvergleich nicht nur darum geht, dass man in bestimmter Zeit abliefert, was man da zu Wege bringt, sondern dass man es auch unter den gegebenen, in der Prüfungssituation immer vorhandenen Stressbedingungen. Da muss man sich bewähren. Wenn der sagt, morgen ist die Arbeit fällig, dann ist es rücksichtslos gegenüber der Befindlichkeit und dem Lernstand und den Lernvoraussetzungen des Schülers. Er hat sich darin zu bewähren, Ausschluss. Jeder Schüler weiß das. Das ist jetzt die Illustration und die Begründung dafür, warum die Aussage, jeder würde mit seiner individuellen Leistung zu Erfolg kommen, nicht stimmt. Nein, es ist von vornherein klar, dass die Schüler alle auf eine Notenhierarchie von 1 bis 5, diese berühmte Gaußsche Normalverteilung, verteilt werden müssen. Das ist die Aufgabe der Lehrer, das zu sortieren nach guten und nach schlechten Schülern. Das müssen sie als Lehrer herstellen. Das ist ihre Aufgabe, ihr Zweck. Das müssen sie machen, an den Kindern vollziehen. Zum Zweiten, die zweite Argument gegen das sei individuelle Läge an individueller Leistung, an individueller Anstrengung, was da an Schulerfolg rauskommt, ob Hauptschule oder Gymnasium rauskommt. Es verhält sich nämlich so, dass sich ein ganz entscheidendes Resultat der gesamten Leistungskonkurrenz längst bevor der Schüler überhaupt einen einzigen Fuß in die Schule gesetzt hat, bildungspolitisch als Entscheidung vorliegt. Vor jeder individuellen Schüleranstrengung liegt bereits fest, dafür stand bislang das dreigliedrige und das zweigliedrige Schulwesen jetzt, steht bereits fest, dass eine Mehrheit der Schüler nicht zum Gymnasium und damit nicht zum Studium zugelassen werden soll, nur eine Minderheit, und eine Mehrheit von der weiterführenden Bildung ausgeschlossen werden soll und dann auf die Restschulen, Hauptschule, Realschule oder wie sie jetzt zusammengelegt heißen, transportiert wird. Was die Schüler an Lernleistungen erbringen, das ist eben nicht nur dazu angetan, sich mit Lerninhalten vertraut zu machen. Der Lernstoff ist in der Schule immer zugleich das Material der Verteilung der Schulklasse auf eine Notenhierarchie und deren Ergebnis ist dem Prinzip nach außerhalb der Schule durch die Bildungspolitik da auch nach jeweiligen Konjunkturen, ein bisschen unterschiedlich, sage ich nachher noch was zu, festgelegt. Das heißt, was sie mit ihrer Lernanstrengung in der Schule machen, die Schüler, das steht zur einen Seite hin, bevor sie überhaupt ans Lernen anfangen, als Verteilung, als grobe Verteilung nach Siegern und Verlierern schon längst fest. Was nicht feststeht, ist, wer jetzt zu den Siegern und zu den Verlierern gehört. Dass eine Mehrzahl schon von Schulverlierern rauszukommen hat und eine Minderheit von Schulsiegern, also Gymnasiasten, ich nehme mal an, hier sitzen vor allen Dingen Schulgewinner, das ist vorab bestimmt. Also nur wer zu den Siegern, aber nicht, dass es die Verteilung gibt, das ist vorentschieden, je nach bildungspolitischer Konjunktur immer ein bisschen anders. Man kann also Folgendes festhalten. Das, was die Schüler in ihrer Lernkonkurrenz wollen, mal ganz simpel gesagt, mit moderaten Anstrengungen, gute Noten, ein gutes Zeugnis, einen problemlosen Übergang aufs Gymnasium, damit die Voraussetzungen fürs Studium erfüllt werden. Das, wofür das die Schüler sich anstrengen sollen, und sich anstrengen wollen. Das fällt überhaupt nicht zusammen mit den Zwecken, mit den Anliegen, für die die Schule organisiert ist. Es steht für die Schüler, die sich in dem Leistungsvergleich alle gleichermaßen zu bewähren haben, um zu Erfolgen zu kommen, nämlich von vornherein fest, ich sage es nochmal so, den Gedanken von eben, dass all ihre Bemühungen für alle zugleich nicht aufgehen können, weil sie nicht zugleich für alle aufgehen sollen. Und das heißt aber auch, mit ihrem schulischen Lernen, mit ihrer schulischen Lernanstrengung haben die Schüler überhaupt nicht das Mittel in der Hand, mit dem sie zweckmäßig auf ihren Erfolg hinarbeiten. Das ist durch diese beiden Sachen, die ich vorher genannt habe, bestimmt. Das Dumme ist nur, ein anderes Mittel haben sie überhaupt nicht, als sich in der Schule anzustrengen. Sie haben kein anderes Mittel, aber der Einsatz des Mittels ist, was die Zwecke anbelangt, Sortierung der Schüler auf die Notenskala und darüber die Entscheidung, wer zu den Leistungsstärksten, wer zu den Leistungsschwächsten gehört und darüber die Verteilung der Schüler innerhalb der Schule auf die verschiedenen Schulzweige. Ich will ein erstes Fazit machen. Ein erstes Fazit. Also, behauptet und ich glaube nachgewiesen habe ich, es trifft nicht zu, dass jeder Mann, jeder Schüler, gibt es für die Studenten, gibt es das ähnlich, mit seiner Leistung seinen Erfolg selbst in der Hand hätte. Das trifft nicht zu, weil erstens die verlangte Anstrengung gar nicht individuell zählt, sondern nur relativ, und es trifft nicht zu, weil das so ein zentrales Konkurrenzergebnis bildungspolitisch vorgegeben ist. Dadurch sollte jetzt nebenbei eins klar geworden sein. Darüber sollte nebenbei klar geworden sein, dass die Konkurrenz, als die das Lernen organisiert ist, als Leistungsvergleich, ihren guten Ruf, den die Konkurrenz auch ganz unabhängig von der Schule hat, nicht verdient. Der gute Ruf, den kennt ihr alle. Da heißt es, Konkurrenz belebe das Geschäft. Ohne Konkurrenz würde niemand eine Leistung erbringen, da würde sich jeder auf die faule Haut legen. Nur so würde jeder sein Bestes geben und so weiter. Das sind so die normalen Begründungen oder Lobeshymnen über Konkurrenz. Es müsste deutlich geworden sein, dass dieses Lob die Konkurrenz nicht verdient. Was gibt es zu loben an einem Verfahren, das Leute, in dem Fall Schüler in der Schule, die dasselbe Interesse haben, die dasselbe Interesse verfolgen, zum Beispiel einen guten Schulabschluss, diese ihre Ziele nur durchsetzen können, wenn sie mit ihrer Anstrengung andere daran hindern, dasselbe zu erreichen. Sie müssen in ihrer Anstrengung zugleich daran arbeiten, dass andere schlechter sind als sie, denn nur so gehören sie zu den Besseren. Das ist der Witz am Vergleich. Die Absurdität dieses Verfahrens, Konkurrenz, und das betrifft nicht nur die Konkurrenz in der Schule, besteht darin, dass in ihr bei der Verfolgung identischer Anliegen, die Schüler dennoch in ein gegensätzliches Verhältnis gesetzt werden, ob sie das nun begriffen haben, ob sie das erfahren, ob sie das merken oder nicht. Sie werden durch den Leistungsvergleich in einen Gegensatz gesetzt. Ihre Ziele erreichen sie in der Konkurrenz, in der Lernkonkurrenz, immer nur auf Kosten der Verlierer, auf Kosten von Mitbewerbern, die dann nicht zu den Zweiern, Dreiern, Kandidaten gehören. Und das heißt, in ihrer Lernkonkurrenz tragen sie, ob sie das jetzt nun wissen oder nicht, ob sie das nun wollen oder nicht, mit jeder Lernkonkurrenz, in der sie sich diesem Sortierungsverfahren unterwerfen, tragen sie selbst dazu bei, dass die Schüler nach Schulsiegern, also Gymnasium mit Aussicht auf Uni, und Schulverlierern, Hauptschule, Restschule mit Aussicht auf Hartz IV sortiert werden. Warum ist das so? Warum werden Leute, die das Gleiche wollen, ein gegensätzliches Verhältnis zueinander gesetzt? Sollen sich doch zusammentun und dasselbe versuchen zu erreichen. Es erklärt sich daraus, es verhält sich nämlich so, dass von vornherein, und zwar außerhalb der Konkurrenz, in dem Fall bei der Bildungspolitik, von den bildungspolitischen Veranstaltern beschlossen ist, dass der angestrebte Erfolg nicht für alle erreichbar sein soll. Es sind eben weniger Gymnasialplätze oder Studienplätze vorgesehen, als von Schülern gemäß ihres Interesses nachgefragt werden. Deswegen wird das Lernen unter diese ärgerlichen Bedingungen gesetzt. In einem Gegensatz beim Lernen sollen die Schüler durch eigene Anstrengung heraussortieren, wer zu den Siegern und wer zu den Verlierern gehört. Dieser schlichte Gedanke, den ich eben schon mal angeführt habe, dass doch Menschen, die sich um das Gleiche bemühen, alle wollen einen guten Schulabschluss haben, ein ganz harmloses Ziel, die sich um das Gleiche bemühen, eher Gründe hätten, sich zusammenzuschließen, um sich gemeinsam Erfolgswege und Erfolgsmittel zu überlegen, statt umgekehrt, wie es ihnen die Schulpflicht bei der Lernkonkurrenz vorschreibt, wechselseitig das Erreichen des angestrebten Erfolgs zu bestreiten. Noch einmal diese Kritik an Konkurrenz, diese sehr prinzipielle Kritik an Konkurrenz, an dem falschen Lob, was ich vorher vorgetragen habe, nachgewiesen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich lache mich ja tot. Und was ist denn mit denjenigen, die aus dem belebten Geschäft als Verlierer rausgegangen sind? Konkurrenz auch im normalen Geschäftsleben produziert, weiß man doch, regelmäßig Sieger und Verlierer. Die Belebung des Geschäfts bringt Niederlagen auf den Arbeits- und auf den Warenmärkten mit sich, und was das für die Betriebe heißt, die Niederlagen einzustecken haben und die Beschäftigten dort heißt, weiß man. Eine schlimme, eine ärgerliche Lüge. Konkurrenz belebe das Geschäft. Oder ohne Konkurrenz keine Leistung. Ich meine, umgekehrt ist es hier organisiert. Leistung ist hier überhaupt nur als Konkurrenz gefragt. Leistung ist überhaupt nur als dieses Gegeneinander organisiert. Und auch das Dritte, nur so gibt jeder sein Bestes. Das ist schon wieder so, da kriege ich immer einen roten Kopf, wenn ich sowas lese. Gibt jeder sein Bestes? Ja, wobei denn, bitteschön? Wobei? Ja, wie ich gesagt habe, bei der Unterwerfung unter ein Prinzip des Lernens, das ihnen Erfolgsmaßstäbe und Erfolgswege vorschreibt und das seinen Erfolg ständig davon abhängig macht, dass er beim Lernen denselben Erfolg anderen bestreitet. Dabei muss er in der Tat sein Bestes geben. Da bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Diese Schweinerei muss er mitmachen, wenn er in der Schule Erfolg haben will. Übrigens, auch das will ich an der Stelle mal einfügen, sind dabei nebenbei alle euch oder Ihnen bekannten sonstigen Erklärungen über das Resultat der schulischen Sortierung widerlegt. Was kennt man da? Da kennt man, ja, diese schulische Sortierung nach Gymnasiasten und Oberschülern oder Hauptschülern und Realschülern, das ist das Resultat der Begabungsverteilung im jeweiligen Nachwuchsjahrgang. Das steckt in ihnen drin. Was man nicht rausholen, was nicht drinsteckt, kann man auch nicht rausholen. So ein Quatsch. Wenn für den Schulzweck bildungspolitisch vorgesehen ist und als Leistungsvergleich in der Konkurrenz exekutiert wird, dass überhaupt nur eine Minderheit studieren soll, weil nur eine Minderheit des Nachwuchses für die Jobs der gesellschaftlichen Elite gebraucht werden, dann liegt das Sortierungsergebnis eben darin, in diesem Zweck begründet und nicht in der Natur von Kindern. Es ist eine schlichte Lüge, eine Legitimation eines Sortierungsergebnisses, wo die Schuld denn ganz in der Natur der Kinder liegen soll. Oder zweites Argument, dass das immer so rauskommt, dass so wenige nur 35, 30, 40% das Gymnasium und noch weniger nachher die Universität verlassen, läge an der fehlenden Förderung der Unterschichtkinder. Ja, wenn man die mehr fördern würde, dann würden viel mehr Gymnasiasten und viel mehr Studenten rauskommen. Absurd. Eigentlich ist dasselbe Argument, was ich gerade eben genannt habe, auch da fällig. Wenn der Zweck bildungspolitisch vorgegeben ist, dass die Schule nur so und so viel, im Prinzip so und so viel eine Minderheit zum Studium führen soll. Wenn das der Zweck ist, dann kann man das nicht der Schule als ihren Mangel, als ihr Versagen vorwerfen. Ist doch absurd, das wollen die doch. Dann zu sagen, ihr habt versagt, wo die das doch wollen, ist wirklich absurd. Oder auch, übrigens, was es an Förderung gibt, wenn es dem einen oder anderen anwesenden Lehrer einfällt, verdankt sich ganz anderen Kriterien, als möglichst viele Schüler möglichst so weit zu bringen, dass sie es in der Bildungskarriere, dass sie in der Bildungskarriere zu was kommen. Noch ein letztes Argument, auch das kennt man, sehr beliebtes Argument, es kann doch nicht jeder Professor oder Chefarzt werden. Ne? Kennt ihr? Mal abgesehen davon, dass ich bezweifle, dass überhaupt jeder Professor oder Chefarzt werden will. Ich kann nur sagen, ich warne davor. Das Argument enthält darüber hinaus auch eine rechte Gemeinheit. Worin besteht die? Es kann doch nicht jeder Professor oder Chefarzt werden. Die Gemeinheit besteht in Folgendem. Dieses Argument, diese Legitimation der vorgeführten Sortierung, denkt sich eine Hierarchie der Berufe, aber diese Hierarchie der Berufe nur als Hierarchie unterschiedlich gestaffelter Tätigkeiten. Professor, Chefarzt und unten ist dann der Lagerarbeiter, der Straßenkehrer und so weiter. Nur als Hierarchie von Tätigkeiten und lässt dabei das weg, was eigentlich bei dieser Hierarchie das Wichtigste ist. Dass es nicht nämlich um eine Hierarchie höchst unterschiedlicher, ja sogar gegensätzlicher Verdienstgelegenheiten handelt. Dass der Professor eben ein Vielfaches und der Chefarzt noch viel mehr verdient als ein normaler Lagerarbeiter oder ein normaler Bandarbeiter. Also, weil nicht jeder Professor werden kann, es braucht, heißt dann ja auch eben die anderen Berufe, gilt es als selbstverständlich, dass die Berufshierarchie eine Verdiensthierarchie ist, dass die Berufstätigen deshalb auf den unteren Etagen deshalb automatisch weniger verdienen. Das Ganze ist deswegen so ärgerlich, weil dieser Umstand, da gibt es eine Berufshierarchie und das ist ganz selbstverständlich, die Oberen verdienen wesentlich mehr als die Unteren, keiner weiteren Begründung bedient, obwohl der Fabrikarbeiter für seine Familie doch mindestens genauso viel braucht, als der Herr Professor oder sein Kollege, der Chefarzt. Dass es weniger Chefärzte, weniger Profs und mehr Facharbeiter braucht, ist doch wirklich kein Grund dafür, dass die Chefärzte und die Professoren so viel mehr verdienen als die Facharbeiter. Aber genau das ist der geheime Zweck dieser Legitimation. Es kann doch nicht jeder Professor werden, dass sich jeder dabei denken, naja, dann muss ich halt als Lagerarbeiter mit 1,2 oder 1,5 auskommen oder mit 2,8 auskommen. Und der Chefarzt darf mal eine 0 dranhängen. Also alles Legitimationen, die erklären das nicht, die Erklärung der Sortierung, wie sie abläuft und ihre Zwecke, habe ich angedeutet. So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig mit der Konkurrenz. Ich habe das Prinzip genannt, wie es in der Schule zur Anwendung kommt, und ich habe es prinzipiell kritisiert. Und nach meinem Befund heißt das, da ist kein gutes Haar an der Konkurrenz, als dem gesellschaftlich hierzulande nicht nur in der Schule gültigen, sondern auf dem Arbeitsmarkt, im Beruf, im Geschäftsleben gleichermaßen gültigen, einzig gültigen Verfahren gelassen. Ich habe noch einen weiteren Teil. Dieses Verfahren, das Konkurrenzlernen, wenn ich es mal verkürzt, ist zugleich für sich Lernstoff. Der ist zugleich für sich Lernstoff, wie jedes Fach Deutsch, Mathe, Geschichte und so weiter. Und in diesem Verfahren lernt man, das habe ich ganz am Anfang schon angedeutet, ganz prinzipielle Urteile, Haltungen, Techniken und eine ganz prinzipielle Moral, die den Menschen in dieser Gesellschaft sein ganzes Leben lang leider begleitet, die er sein ganzes Leben lang praktiziert und nur ganz selten dagegen aufsteht. Ich will 5 solcher Lernergebnisse, 5 solcher Ergebnisse, die aus der Art und Weise, wie gelernt wird, im Konkurrenzlernen resultieren, benennen. Das erste Ergebnis, das habe ich vorhin schon mal kurz nebenbei angedeutet. Wer sich in diese Sorte Lernen als Lernkonkurrenz eingewöhnt, der lernt zugleich, dass Konkurrenz überhaupt die einzige und entscheidende Art und Weise sei, sich um irgendetwas zielstrebig zu kümmern. Sowohl das Lernen, also geistig irgendwas anzueignen, als auch praktisch irgendetwas zu erreichen, irgendein Interesse zu verfolgen, das erfährt der Mensch von der Schule an, manchmal sogar vorschulisch, erfährt der Mensch, ist nur dann von Bedeutung, wenn man sich dabei gegen andere durchsetzt. Um alles Mögliche zu konkurrieren, wird zur Selbstverständlichkeit. Um alles Mögliche immer nur zu konkurrieren, wird zur herrschenden Sitte, die sich als Gewohnheit in der Schule herausbildet, befestigt. Daraus wird eine Lehre für das gesamte Leben im Kapitalismus und leider übertragen das Menschen auch noch auf ihr Privatleben. Es lernt der Schüler, setzt sich nachher in der Hochschule genauso fort. Also die Gleichsetzung jeder Anstrengung, die zur Erreichung irgendeines Ziels aufgewandt werden muss, mit Konkurrenz. Die Gleichsetzung jeder Anstrengung mit Konkurrenz. Dabei ist es ja nun wirklich nicht dasselbe, sich wegen der Verfolgung irgendeines Anliegens abzumühen, wie dabei unbedingt besser zu sein als andere. Das ist nicht dasselbe. Besser zu sein als andere, beziehungsweise statt ihrer dieses Ziel zu erreichen. Das ist überhaupt nur dort der Fall, das habe ich in meiner Kritik der Konkurrenz angedeutet, wo sich das Interesse anderer auf das gleiche Ziel richtet und jetzt kommt der Haken, und von oben zugleich festgelegt ist, dass die erstrebenswerte Sache nicht allen zugleich zugänglich sein soll, die sich um sie bemühen. Dort geht, unter diesen Voraussetzungen, geht Anstrengung in der Tat nicht anders als Konkurrenz. Das ist die Schweinerei des Prinzips, was alle gesellschaftlich relevanten Bereiche in dieser Gesellschaft beherrscht. Zweitens lernt man dabei, dass das Konkurrieren fast automatisch dafür sorgt, dass man sich als Schüler, Student, also früher oder später, fast automatisch allein das als seine eigene Lebensperspektive, als sein eigenes Lebensinteresse zurechtlegt, was überhaupt nur über den zur Pflicht gemachten Schulbesuch inklusive ihrer Lernkonkurrenz zu erreichen ist. Das meint Folgendes. Wer sich in der Schule reinhängt, weil ihm beigebracht worden ist, weil es ihm von den Eltern abverlangt worden ist, dass es ihm nur so besser gehen kann als den Eltern, der hat sich längst diese Gleichsetzung von besserem Leben und dem, was in dieser Gesellschaft überhaupt nur als Lebensperspektive zu erreichen ist, zu eigen gemacht. Wohlergehen, besser soll es ihm gehen, Wohlergehen, buchstabiert sich dann für ihn gar nicht anders, als sich eine Karriere zu eröffnen, die ihm ein möglichst günstiges Verhältnis von Arbeit und Geldverdienst, von Arbeit in fremden Diensten und Geldverdienst eröffnet, die also von vornherein als Perspektive, als Lebensperspektive ihren kapitalistischen Stempel trägt. Was anderes taugt als Lebensperspektive hierzulande nicht, und das machen die Leute, die sich der Lernkonkurrenz und allen anderen Formen der Konkurrenz unterwerfen, zu eigen. Und diese Karriere, das ist der kapitalistische Stempel, diese Karriere hat man nicht mal in der eigenen Hand. Sowohl durch die Schulleistung nicht und noch viel weniger auf dem Arbeitsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt entscheiden andere nach ihrem Bedarf, ob sie mich haben wollen und für wie viel Geld sie haben wollen. Das ist das Zweite, was man lernt. Das Zweite nochmal zusammengefasst. Man gewöhnt sich daran, man lernt, dass es als Lebensperspektive hier überhaupt nur etwas gibt, was per Konkurrenz die Überführung in die Konkurrenz um Arbeit und Geld eröffnet. Sich hinzustellen und zu sagen, auch meine Lebensperspektive besteht darin, es mir später mit meinen Freunden ohne Arbeit gut gehen zu lassen, wäre eine schöne Sache. Ist nicht vorgesehen. Und kommt auch keiner drauf. Das wird sofort als lächerlich. Der Mensch ist fällig für die Klapse oder irgend sowas einsortiert. Nein, Geldverdienst als das Oberste. Drittes Lernen. Wer sich daran gewöhnt hat und das mitmacht, ist auch schwer da rauszukommen, das Lernen als Lernkonkurrenz zu handhaben, der weiß, was er dazu beitragen kann und muss, andere zu Verlierern zu machen, wenn er zu den Siegern gehören will. Zunächst mal versucht das jeder Schüler tatsächlich über seine individuelle Anstrengung, setzt sich mehr auf den Hosenboden. Wenn es ihm denn darum geht, dass es welche gibt, denen das Ganze gleichgültig ist, ist dabei unterstellt. Über seine individuelle Anstrengung versucht das zunächst. Wenn er merkt, dass es dumme ist, alle anderen haben sich gleichermaßen angestrengt oder gleichermaßen nicht angestrengt, ich komme so nicht weiter, dann weiß er auch andere Wege. Dann versucht er, und das kennt jeder Schüler, jeder Lehrer, sich um die Konkurrenzregeln herum einen Vorteil zu ergattern. Schleimerei, Schummelei, Anschwärzen, Intrigen und so weiter. Zu all dem entscheidet sich ein Schüler, weil er in der Tat der gänzlich irrigen Auffassung ist, dass er den Sachzwang der Konkurrenz dadurch unterlaufen könnte, dass er für sich die Regeln nach seinen Vorstellungen händelt oder untergräbt. Jeder Schüler weiß, dass man sich dabei längerfristig selbst ins eigene Messer schneidet. Es ist die... Nein, ins eigene Fleisch schneidet. Mit dem in der Schule verbotenen Messer ins eigene Fleisch schneidet. Diese Sorte Schummelei, diese Sorte Schleimerei, diese Sorte Anschwärzen ist natürlich gerade als Unterlaufen der Regeln der Konkurrenz ihre Affirmation, ihre Bestätigung. Ich will versuchen, außerhalb der Konkurrenz dadurch einen Vorteil zu erreichen, dass ich weiß, alle anderen halten sich dran. Aber auch diejenigen haben ihre besonderen, erlernten Umgangsweisen drauf, denen es droht, dass sie in der Konkurrenz den Anschluss verlieren. So haben es Schüler zum Beispiel, jetzt wird es noch eine Stufe härter, gelernt, dass sie vor Lehrern verheimlichen müssen, was sie nicht wissen. Da muss ich es mal vorstellen. In der Schule, da soll es doch um Lernen gehen, denkt man, ums Beibringen. Da wäre doch der Aufmerk, ein Melder der Schüler, hallo Herr Lehrer, ich habe es nicht begriffen, und der Finger ist so lange oben, bis der Lehrer es einem wirklich klar gemacht hatte. Eigentlich das Normalste von der Welt. Nein, das Nichtwissen muss verheimlicht werden, wird verheimlicht. Die Touren kennt man. Nicht nur, dass man es sich längst abgewöhnt hat, ich habe es ja eben gesagt, den Lehrer als Lehrenden zu fordern, wenn man was nicht verstanden hat. Man tut zum Beispiel... Man erweckt zum Beispiel dann glatt den gegenteiligen Eindruck. Macht ein schlaues Gesicht, obwohl man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Man hebt den Finger, wenn gefragt eine Frage gestellt wird, hebt den Finger. Natürlich nur, wenn schon vorher viele andere Finger oben sind, sonst könnte man ja vielleicht doch rangenommen werden. So kann man sich mit seinem erhobenen Finger verstecken, in der Hoffnung, man wird nicht rangenommen und so weiter. Man beantwortet die von Lehrern immer gestellte rhetorische Frage, ist es verstanden, nicht wahrheitsgemäß, sondern ja, irgendwie. Und so weiter. Paradoxerweise, das will ich jetzt noch loswerden, paradoxerweise gelten alle diese Touren, dass Unwissen als Resultat dieser Sorte Lernen gegenüber dem Lehrenden zu verschweigen, auch noch als schlau, als besonders schlau, als besonders vernünftig. Ich bin doch nicht dumm und lasse den Lehrer merken, dass ich was nicht kapiert habe. Nachher kriege ich eine schlechte Note. Übrigens, außerhalb der Schule ist das noch viel prekärer. Außerhalb der Schule. Ich lasse doch bei meiner Bewerbung den Personalchef nicht merken, dass ich Analphabet bin. Den Abteilungsleiter lasse ich doch nicht wissen, dass ich folgende Vorkrankheiten habe und so weiter. Das ist so brutal, weil normale Befindlichkeiten von Menschen, normale physische, normale geistige, normale seelische Befindlichkeiten, eingebracht in die Konkurrenz, sofort daraufhin reflektiert werden, ob sie einem nicht riesigen Schaden einbringen. Einfach zu sagen, wie es um einen steht, bringt einem, wenn es um einen nicht so gut steht, sofort schlechte Karten ein. Also muss man es verschweigen. Und deswegen gilt ausgerechnet dieses unvernünftige Verhalten als Vernunft. Da sagt der Vater dann zu seiner Tochter, die sich in der Lehre nicht alles gefallen lassen will, die schon mal Widerworte gibt, Kind, nun werd doch endlich vernünftig. Sprich, unterwirf dich den Regeln deiner Lehre. Unterwirf dich dem dort verlangten Konkurrenzbetrieb. Und noch Lernresultate. Das dritte Lernresultat. Man lernt eine der entscheidendsten moralischen Stellungen zur Welt in der Konkurrenz. Wobei ich, wenn ich moralische Stellung sage, nicht ein Lob der Moral, sondern so ungefähr das Gegenteil behaupten will. Ich will das mal erläutern. Man lernt in der Schule, in der Konkurrenz, sich in die Techniken der Gerechtigkeitsmoral, einzufinden. Dieser Beurteilungsmaßstab, ist das gerecht, was da passiert ist? Kennt jeder Schüler. Das ist fast immer das erste Kriterium, ist doch nicht gerecht. Der hat mit 3 Fehlern eine 4 und ich habe mit 3 Fehlern eine 5. Das ist doch nicht gerecht. Das ist ein Urteil, der erstmal sich völlig verabschiedet davon, ob das, was da gelernt worden ist, vernünftig ist, ob die Art und Weise, wie gelernt worden ist, vernünftig ist, ob das Lernverfahren vernünftig ist, sondern das bloß am Resultat ein und nur eine Sache feststellen will, ob nämlich wirklich bei jedem Schüler mit der gleichen Elle gemessen worden ist. Nur das klagt und fordert die Gerechtigkeitsmoral ein. Ja, und wenn es dann der Fall ist, tatsächlich alle mit 3 Fehlern haben eine 4, dann ist es in Ordnung. Dann ist dieses Resultat der vom Lehrer durchgezogenen Sortierungskonkurrenz plötzlich in Ordnung, weil unter diesem hohen Maßstab Gerechtigkeit abgehakt. Tagtäglich, weiß man, findet dieses Verfahren, alles auf Gerechtigkeit hinzuprüfen, Nahrung. Da schaut man dann, wenn die Arbeit zurückgegeben ist, auf das Heft des Nachbarn und wehe, da passiert Folgendes, wie ich eben schon gesagt habe, bei ihm summiert sich die gleiche Fehlerzahl zu einer besseren Note. Ungerecht! Man geht hin, nach vorne zum Lehrer und er muss sich dann rechtfertigen vor diesem Maßstab der Gerechtigkeit. Nicht rechtfertigen vor dem Unfug, den er verzapft hat, den er den Schülern abverlangt hat im Unterricht. Nicht rechtfertigen für das Verfahren, sondern nur, ob er alle gleichermaßen mit derselben Elle gemessen hat. Übrigens, einfach so zum Lehrer zu gehen und zu sagen, also die 4 passt mir nicht, ich brauche eine 2, können Sie mir nicht eine 2 geben? Weil ich brauche noch eine 2 dafür. Das ist ja fast schon Kommunismus, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Da muss man schon einen so wohlklingenden, in der Gesellschaft geachteten Beschwerdetitel im Kopf haben. Es muss sich an der Gerechtigkeitsmoral blamieren. Dann hat man vielleicht eine Chance, beim Lehrer durchzukommen. Dass das Ganze übrigens eine von Schülern zum Teil auch gewusste, ekelhafte Heuchelei ist, wird an folgendem Fall unmittelbar klar. Wenn nämlich das Umgekehrte passiert. Man schaut auf das Heft des Nachbarn und entdeckt, der hat mit derselben Fehlerzahl eine schlechtere Note. Welcher Schüler geht dann zum Lehrer hin und sagt, das ist ungerecht, ich brauche eine schlechtere Note, weil der doch mit derselben Fehlerzahl auch eine hat. Also die Anwendung dieses Beschwerdetitels Gerechtigkeit ist schlicht geheult. Es geht einem um eine bessere Beurteilung. Aber so darf man das nicht sagen. Man muss es denn kleiden in Beschwerdetitel, die in dieser Gesellschaft anerkannt sind. Übrigens deswegen rate ich auch allen, die in gewerkschaftlichen und sonstigen Zusammenhängen tätig sind, sich endgültig zu verabschieden von solchen Forderungen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Mir ist, als ich früher noch was mit Betrieben zu tun hatte, mal bei Daimler-Benz in Bremen Folgendes passiert. Da haben Frauen sich beklagt, dass sie am Band weniger verdienen als die Männer an selben Arbeitsplätzen. Riesenaufstand, transparent und so, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Was hat der Betriebsleiter gemacht? Hat gesagt, ja, kein Problem, setzen wir den Lohn der Arbeiter runter. Zack. In anderen Städten ist es dann passiert, dass die Frauen vom Band wegversetzt worden sind, zum gleichen Lohn andere, und der Betriebsrat ihnen haarklein ausgerechnet hat, dass dieser Arbeitsplatz genau nur so viel Geld verdient. Fürchterlich gerecht. Fürchterlich gerecht. So einfach zu sagen, nein, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Wir kommen mit dem Geld nicht hin. Er reicht nicht für unseren Lebensunterhalt. Fällt den wenigsten ein. Wie gesagt, das gilt ja als Egoismus, als Materialismus oder noch als Schlimmeres. Also Warnung. Und nochmal gründlich nachdenken, bevor jemand wieder irgendwann sagt, das ist aber ungerecht und Gerechtigkeit einfordert. Der will meistens was ganz anderes als Gerechtigkeit. Ja, seinen Vorteil, seinen Nutzen, ja, soll er halt sagen. Die vorletzte Lehre. Die vorletzte Lehre. Nun gibt es ja immer wieder Situationen in der Schule, in denen der gewünschte Erfolg gänzlich ausbleibt. Schüler in der Konkurrenz einfach hinten runterfallen. Und für diese Schüler hat diese gelernte Dummheit, du bist mit deiner Leistung selbstverantwortlich für deinen Erfolg, eine wunderbare Begründung für diesen Misserfolg parat. Man lernt mit dieser Dummheit, dass man letztlich selbst schuld ist. Wenn es um die Schule geht, bringen einem Lehrer dann erst einmal bei, dass man zu wenig getan hat. Hättest du dich mehr angestrengt, dann hättest du und so weiter. Wenn das beim Schüler fruchtet, sucht er den Grund der Niederlagen, gerade nicht in dem Konkurrenzverfahren, das die Schule ihm aufzwingt, sondern bei sich und bei seiner fehlenden Anstrengung seiner Faulheit. Dann liegen zunächst mal für ihn die Konsequenzen auf der Hand. Weiter anstrengen, vermehrt anstrengen, diese Dummheit weiter zur Maßgabe seines eigenen Verhaltens zu machen. Nie aufgeben, sagen sich dann einige, frühzeitig das ganze Leben als Kampf begreifen, das geht schon in der Schule los. Das ist natürlich sehr nützlich. Das ist natürlich sehr nützlich für die Schule, weil auf diese Art und Weise der Mensch sich immer nur in den erlaubten Erfolgswegen herumtreibt und nie auf die Idee kommt, warum so viele Menschen in dieser Gesellschaft diese Misserfolgswege systematisch beschreiten. Es gibt aber immer wieder Schüler, die verzweifeln dann. Bei denen haut es einfach nicht hin. Sich immer weiter anstrengen, bringt einfach nichts. Und für die gibt es neben der Konkurrenzerziehung, neben der Erziehung zum Konkurrenzsubjekt, neuerdings seit einigen Jahren ein Verfahren, mit dem sie die Misserfolge so verarbeiten sollen, dass sie nicht innerhalb der Schule oder außerhalb der Schule aus dem Ruder laufen. Dass sie nicht als Schulverlierer sich zum Versager erklären, den Übergang zur Demotivation, zur Resignation, zu Drogen, zu Alk und Ähnlichem machen, zu Suizid oder die Kriminalität. All das gibt es als Konsequenzen von Misserfolgen. Da gibt es parallel zur Konkurrenzerziehung eine Erziehung zum Selbstbewusstsein. Zum Selbstbewusstsein. Das ist vielleicht eine Geschichte. Da müssen die Schüler lernen, und das müssen sie häufig in der Grundschule schon in die Hefte reinschreiben, ich bin wertvoll. Denke ich mir nicht aus. Denke ich mir nicht aus. Einer fünften Klasse, einer Tochter einer Bekannten, in allen Heften vorne drauf als Erstsatz, ich bin wertvoll. Wie soll der Schüler damit umgehen, wenn er den Quatsch glaubt? Er soll sagen, ich bin wertvoll, obwohl ich eine Fünf nach der anderen geschrieben habe. Warum bin ich wertvoll, obwohl ich an den Maßstäben der Schule gemessen doch ein Verlierer bin? Soll ich daneben festhalten, ich bin aber auf jeden Fall wertvoll, weil, und jetzt müssen die Pädagogen schwer arbeiten, dass denen da das Selbstbewusstsein auch entsprechend gefüttert wird. Da wird die 5 präsentiert und gesagt, letztes Mal war es eine 5 minus, jetzt ist es schon glatt eine 5 plus. Oder deine Handschrift hat sich enorm gebessert. Oder deine soziale Kompetenz ist überragend. Oder irgendwas Ähnliches. Diese Arbeit am Selbstbewusstsein nimmt immer mehr Raum in der Schule ein. Sie läuft zum Beispiel auch unter dem Titel Erziehung zur Frustrationstoleranz. Man soll tolerant sein gegenüber dem Frust, den die Schule einen bereitet. Man soll mit dem Frust, den die Schule einen bereitet, so umgehen, dass man nicht zu schulisch und außerschulisch unerwünschten Verhaltensweisen greift. Und das wird dann gemacht, indem mit allen möglichen ärgerlichen Touren dem Schüler beigebracht wird, dass er wertvoll ist, auch wenn er in der Schule zu nichts kommt. Das geht manchmal 5. Abteilung des Lerneffekts gründlich in die Hose. Diese Erziehung geht manchmal gründlich in die Hose. Gerade wenn das Bedürfnis nach Anerkennung als Futter für Selbstbewusstsein, das ja so ungeheuer wertvoll sein soll, in der Schule nicht bedient wird. Seit geraumer Zeit, das wissen Schüler, hat es sich unter ihnen eingebürgert, und zwar ganz ohne Not, aus freiem Entschluss, ohne Verpflichtung, sich zu ganz eigenen Formen der Konkurrenzbeziehung aufzumachen. Ganz eigene Formen in ihren privaten Beziehungen, ganz eigene Formen der Konkurrenz zu betreiben. Im Gegensatz zur Schule, wo sie gar nicht drum herum kommen, sich dem schulischen Leistungsvergleich, also der schulischen Konkurrenz zu unterziehen, das ist ihre Pflicht, unterwerfen sie auch ihre privaten Beziehungen, ihr Verhältnis, was sie als Schüler untereinander haben, sehr oft ganz freiwillig, lauter absurden Leistungsvergleichen. Das betreiben sie innerhalb und außerhalb der Schule. Innerhalb der Schule gilt das, was der Sache nach ein Produkt der schulischen Erziehung zum Konkurrenzsubjekt ist. Natürlich in der Regel als Störung, dort den ganzen Unterricht zu betreiben, als ein einziges Forum, wo man sich vor anderen Schülern profiliert, wo man andere Schüler fertig macht und dadurch Punkte bei anderen wieder kassiert, das stört Unterricht, das darf nicht sein. Also dort, wo diese Sorte, ich nenne das mal Anerkennungskonkurrenz, die sich in die privaten Beziehungen der Schüler brutal einnistet, im Unterricht so eine Rolle spielt, findet in der Regel auch kein Unterricht statt. Lehrer wissen das, kennen das. Diese selbst inszenierte Anerkennungskonkurrenz, in der übrigens Schulverlierer sich außerhalb der Schulkonkurrenz als Sieger zu profilieren versuchen, aber übrigens auch umgekehrt schon mal Schulsieger, indem sie sich auf diesen Zirkus einlassen, das Odium, den Ruf des Strebers ablegen wollen, ist das Feld der Angeberei. der Angeberei mit den ärgerlichsten Geschichten, mit Klamotten. Wer hat die neuesten Klamotten? Der mit den neuesten Klamotten ist der coolste. Der gewinnt die meiste Anerkennung. Anerkennung in Sachen Mutproben. Wer traut sich, dann und dann das zu klauen? Wer traut sich, auf dem Klo das Pissoir rauszureißen? Die Prahlerei mit Erfolgen beim anderen Geschlecht. Ich habe gestern Nacht so und so viele gehabt. Du nur zwei, ich habe drei aufgerissen und so weiter und so fort. Angeberei ist die eine Abteilung. Angeberei mit fürchterlichen Schönheitsvorstellungen und Schönheitsidealen. Mit Vorstellungen von cool sei man, wenn man stark ist. Cool sei man, wenn man sich morgens vor der Schule erst mal 2 Stunden geschminkt hat, was ja auch keine Erfindungen sind, das passiert ja. Also neben der Angeberei des Mobbing, das ist keine Erfindung zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, nein, das findet innen zwischen den Schülern statt, grenzt an Verachtung. Verachtung führt zu Ausgrenzung innerhalb der privaten Schülergruppierung, Ausgrenzung von Verlierern in dieser privaten Anerkennungskonkurrenz. Wie viele SMS hast du heute von Männern gekriegt? 27? Ich habe 54 gekriegt. Und führt logisch fort zu Formen der, jetzt wird es hart, Erzwingung von Anerkennung. Anerkennung meint ja immer noch, die müssen freiwillig bei einem blöden Touren Rechnung zollen und sagen, oh, was bist du für ein toller Typ. Aber wenn das sich nicht einstellt, man aber auf Anerkennung als Futter für Selbstbewusstsein weiter scharf ist, was ist denn dann? Dann ist der Übergang zur Erzwingung von Anerkennung schon mal fällig. Da führt diese in die privaten Bereiche überführte Konkurrenzlogik dazu, dass die Schüler schon mal sagen, runter auf die Knie, ich bin der Größte, anerkenne das. Man kennt diese Geschichten, die immer so scheinbare Rätsel machen. Da begegnet ein einzelner Schüler einer Schülergruppe und der eine Schüler aus der Gruppe rempelt den anderen an und sagt, was rempelst du mich denn an? Die kennen sich vielleicht gar nicht, die haben sich sowieso nichts getan. Das ist nichts anderes als die Inszenierung vor Zeugen, die Inszenierung dieser Überlegenheit, die erzwungen wird. Und die Anerkennung darin durch die andere gewinnen, dass man sie erzwingt, sich nicht abhängig macht davon, dass sie freiwillig von anderen geleistet wird. An dieser Anerkennungskonkurrenz, die Schüler da unter sich veranstalten, wie gesagt, kopiert in ihren Bereichen mit ihren komischen Mitteln, was Konkurrenz tatsächlich ist, hängt allerdings... Sie haben nicht nur in der Schule... Das eine Konkurrenzprinzip, was im öffentlichen Leben nahegebracht wird. Ja, ja, sicher. Das ist der Hauptgrund. Ja, das ist der Hauptgrund. In die Phase des Heranwachsens. Ja. Naja, das ist nicht nur die Phase des Heranwachsens. Wenn man sich anschaut, wie in der Erwachsenenwelt, privaten Erwachsenenwelt... Aber Sie haben natürlich recht, das wollte ich bloß jetzt nicht ausführen. Nahrung findet diese Form der ins Psychologische übersetzten Konkurrenz natürlich durch all das, was im Fernsehen läuft. Deutschland sucht den Superstar und ähnliche Geschichten. Überall geht es nur um Vergleicherei, wer ist der Beste, wer kommt groß raus, wer ist der Coolste. Also da finden Sie weitere Nahrung für diese Sorte ekelhafter Übersetzung von Konkurrenzformen, in das Bestreben, deswegen habe ich psychologische gesagt, in das Bestreben darüber, Selbstbewusstsein aufzubauen, sich als wertvoller Mensch, als großer Macker, als, wie heißt es bei Frauen, Entschuldigung, Ische, geile Ische oder so. Entschuldigung, so ist der Sprachgebrauch, bin ich ausgedacht. vorzuführen. Natürlich hängt an dieser Konkurrenz dann auch nichts anderes als die vorübergehende Anerkennung, die man in so einer Gruppe für solche bescheuerten Kriterien erhält. Nichts anderes entscheidet sich daran. Man kann sogar umgekehrt sagen, Schüler, die sich darin richtig einhausen, die das zu einer Art zweitem oder sogar erstem Lebensprinzip machen, die werden außerhalb der Schule natürlich in den normalen Bereichen der von ihnen geforderten Konkurrenzveranstaltungen schon ihre Schwierigkeiten haben. Da stelle man sich vor, da kommt ein Schüler, der so geil in der Schule anerkannt wird, zum Personalchef will eine Stelle haben und fühlt sich nur als cooler Macker auf. Oder das Mädel will eine Stelle haben und fühlt sich nur als, wie hieß es eben, geile Ische auf. Das wird kaum ein anerkanntes Mittel sein, sich auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. Also, was ich damit sagen wollte. Diese Tour, ach übrigens fällt mir noch ein zu Ihrer Frage, Facebook, Twitter, SchülerVZ und ähnliches Zeug, ist ein Feld, in dem das auch grassiert, dass einem übel werden kann. Das wird für viele Leute, für viele Schüler so lebensbedeutsam, so sehr zu einem sie beherrschenden Moment ihres Lebens, da Anerkennung zu erreichen oder zu erzwingen, dass es da manchmal noch einen weiteren Übergang gibt. Wenn Sie nämlich der Auffassung sind, dass die Ihnen nicht zuteil gewordene Anerkennung Ihre Ehre als höchst wertvolle und coole Person angreift, dann ist auch schon mal der Übergang fällig, es ist eine Kurzerklärung, Übergang fällig, sich an denen zu rächen, die einem das versagen. Das ist dann der Übergang zum Amok beispielsweise. Auch der ist die letzte Konsequenz davon. Wenn also, es nochmal so zusammenzufassen, ich bin dann auch fertig, Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler zwingen, als ersten Akt der Erziehung zum Selbstbewusstsein vorne drauf zu schreiben, ich bin wertvoll, dann müssten sie eigentlich Folgendes dabei im Kopf haben. Dass nämlich in dieser moralischen, psychologischen Tour an sich selbst gegen alle schlechten Erfahrungen, die man an der Schule macht, festzuhalten. Grundlos an sich zu glauben, obwohl die Gesellschaft ihn schon längst abserviert hat, dass darin immer noch Übergänge stecken. Ich bin wertvoll, obwohl ich eine 5 nach der anderen schreibe. Bin ich denn wirklich wertvoll, wenn ich eine 5 nach der anderen schreibe? Der Zweifel. Oder die letzte, ich werde denen aber zeigen, dass ich wirklich so wertvoll bin. Und das ist dann der Übergang aus dieser Sorte radikalisierten Selbstbewusstsein tatsächlich zur Gewalt zu greifen. Danke, das war's.